vergisst niemals die Schönheit jener Morgendämmerung kennen, noch dass deine Jugend einst mir gehörte. Mit 14 Jahren inspiriertest du die Zärtlichkeiten eines Mannes, der die Männer nicht kannte. In zarten Jahren mit unsicheren Herzschlägen, ich verlängerte deine Feste auf dem Sand. Jedem Jahr, das verging, ja, wie so viele andere. Und in jener Nacht des zerrissenen Mondes warst du fortgegangen, unruhig suchte ich dich in den Burgen und den dunkelsten Tavernen. Als ich stehen blieb, seufztest du ineinander verschlungen. Unsere Einsamkeit ist manchmal so unermesslich. In jener Nacht verstand ich eine nach der anderen deine Lächeln, die Wellen von Cartagena, als sie brachen. Betrauern noch immer die Gerüchte meines Abschieds. Unsere Einsamkeit ist manchmal so unermesslich. Nacht verstand ich eine nach der anderen deine Lächeln, die Wellen von Cartagena, als sie brachen, betrauern noch immer die Gerüchte meines Abschieds.